Heute ist der 9.05.2021. Ihr hört Radio A auf dem Querfunk 104,8 MHz oder unter querfunk.de, dem freien Radio in Karlsruhe. Wie gesagt, ihr hört Radio A und wir bedanken uns für diesen neuen spontanen Jingle von den FC St. Pauli-Fans, passend heute zu dieser Sendung, denn wir berichten über den gestrigen wunderschönen Feiertag, den 8. Mai und zusätzlich noch, was schon ein bisschen jetzt eine Woche her ist, den 1. Mai und zum Abschluss bekommt ihr noch ein Interview zu einem Buch, was sich mit Rassismus in den Polizeibehörden oder allgemeinstaatlichen Behörden behandelt. Wir haben leider wenig Zeit, deswegen lege ich jetzt einfach gleich los. Also mit Musik, passend zum 1. Mai. Ja, der 1. Mai war ja wieder. Wir hatten ja auch schon in der letzten Sendung ein bisschen drüber gesprochen und auch ein bisschen diese Ritualisierung und immer im 1. Mai. Trotzdem ist der 1. Mai rein traditionell, historisch für uns als Anarchisten, Anarchistinnen ein wichtiges Datum und es kann zumindest symbolisch an einem bestimmten Tag gezeigt werden, dass man nicht mit allem, was uns die Gesellschaft, der Kapitalismus, der Staat, das Patriarchat, dass wir nicht mit allem einverstanden sein müssen und sind. So kam es auch dieses Jahr weltweit zu unzähligen Demonstrationen, Kundgebungen und so weiter und so fort. Ja, auch in Karlsruhe. Karlsruhe 1. Mai war auch, also finde ich jetzt gerade, Corona-Pandemie und so weiter und so fort, eigentlich fand ich es ziemlich gut und ziemlich spannend. Vormittags hatte der DGB am Marktplatz eine Kundgebung, aber es gab auch eine eigene anarchistische Kundgebung am Schlossplatz ab 11.30 Uhr. Ihr findet dazu auf annika.noblogs.org einen Bericht des Netzwerks Anarchismus in Karlsruhe. Aber natürlich werde ich euch den auch vorlesen, dass ihr heute schon, also jetzt schon hört, was da stattgefunden hat. Ja, ist ein bisschen langweilig, ich werde so ein bisschen vorlesen. Und danach hat ja noch eine revolutionäre 1. Mai-Demo in Karlsruhe stattgefunden, wo ich auch ein bisschen dazu berichte. Aber erstmal zum Artikel auf dem Annika-Blog. Das Netzwerk Anarchismus in Karlsruhe, kurz Annika, hatte für den 1. Mai zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz in Karlsruhe aufgerufen. Ab 11.30 Uhr versammeln sich einige Menschen auf einem Teil des Schlossplatz zur Kundgebung, die ihren inhaltlichen Schwerpunkt auf die Themen Arbeitsrecht in Zeiten von Corona und gegenseitiger Hilfe setzten. Kurzer Break. Was auch vielleicht erwähnenswert ist, dass zumindest jetzt in Deutschland auf den 1. Mai Kundgebungen, Demonstrationen wirklich die soziale Frage endlich mal wieder so richtig herauskam, was natürlich bestimmt auch mit unterschiedlichen Kampagnen wie Deutscher Wohnen enteignen in Berlin zum Beispiel zu tun hat, aber auch jetzt die Situation der Pflegekräfte, also es gibt ja auch die Kampagne Krankenhäuser statt aber es gibt ja natürlich auch Proteste, gerade in der Pandemie zum Beispiel bei Erntehelferinnen in Bornheim, was auch auf der Kundgebung thematisiert wurde, oder dass es immer mehr in den Fokus rückt, die eigentlichen Problematiken innerhalb des Kapitalismus, die jetzt in der Pandemie noch weiter hervortreten, nochmal deutlicher werden. Und also es ist natürlich scheiße für die Leute, praktisch, aber es ist, glaube ich, eine gute Entwicklung, dass dadurch genau die soziale Frage wieder gestellt wird und auch bei der linken, radikalen Linken der Antikapitalismus wieder in den Vordergrund rückt. Aber bleiben wir beim Text. Genau, und zwar wurden ja Redebeiträge gehalten, die sich so um praktische oder allgemein eine solidarische Gesellschaft drehten und um die Redebeiträge mit praktischen Beispielen zu untermalen, wurden auf dem Kundgebungsplatz eine Kleiderstange des Umsonstladens, also vom Café Noir, und eine Essensausgabe aufgebaut. Nach der Begrüßung gab es einen kurzen historischen Abriss über die Geschichte des 1. Mai und seine Ursprünge in den anarchistischen und sozialistischen Bewegungen in den USA. Da möchte ich euch nochmal kurz hinweisen, nochmal ein kleiner Break. Wenn ihr auf annika.noblogs.org den Artikel lest, da gibt es auch unterschiedliche Links, zum Beispiel Geschichte des 1. Mai, draufdrücken und dann bekommt ihr weitere Infos. Weiter im Text. In den 4 Redebeiträgen von VertreterInnen des Netzwerks Annika und Vertretern der anarchistischen Organisation Die Plattform wurde die aktuelle Gesellschaft, die durch Konkurrenzdenken sowohl im Alltag als auch in ihrer Wirtschaftsstruktur geprägt ist, kritisiert. Demgegenüber wurde die Idee eines solidarischen Miteinanders gestellt. Anhand von Beispielen wurde aufgezeigt, dass Ansätze dazu in der heutigen Gesellschaft vorhanden sind. Ob gegenseitige Hilfe im Alltag, wie das Verleihen von benötigten Gegenständen an NachbarInnen oder Freundinnen, Foodsharing, Umsonstläden oder auch Projekte wie das in der Corona-Zeit entstandene Herzprojekt Karlsruhe, welches wöchentlich Lebensmittel ausgibt. Dass die Idee von gegenseitiger Hilfe nicht im kleinsten Privaten bleiben muss, wurde mit dem Fallbeispiel der Arbeitsstreik in Bornheim im März 2020 aufgezeigt. Dort haben über 100 ErntehelferInnen in einem wilden Streik die Arbeit niedergelegt und gegen die unwürdigen Bedingungen protestiert. Ein Netzwerk aus solidarischen Menschen, welches sich in kürzester Zeit gebildet hatte, konnte die Streikenden finanziell, juristisch und politisch unterstützen und somit viele Forderungen der Streikenden durchsetzen. 2 Vertreter referierten zum Thema Arbeitsrecht in Zeiten von Corona. Sie forderten die Menschen auf, auch in diesen schwierigen Zeiten auf ihre Rechte zu bestehen und nicht vor gut gemeinter Solidarität ihren Betrieben gegenüber darauf zu verzichten, während die Einschränkungen im Privaten beträchtlich sind. Mit bis zu 60 Menschen war die Kundgebung deutlich besser besucht als im Voraus angenommen. Aufgrund des Wetters waren einige Menschen im Schlosspark unterwegs und der eine und die andere hatten den Reden gelauscht oder sich dem ausliegenden Infomaterial eingedeckt. Im Anschluss beteiligten sich einige KundgebungsteilnehmerInnen an der Demonstration des 1. Mai Bündnis Karlsruhe, die mit unserer Schätzung bis zu 500 Teilnehmern gut besucht war. Genau, und damit leite ich auch über zu der Demonstration. Also es muss natürlich als erstes gesagt werden, dass es richtig schön war, mal wieder ein paar Leute zu treffen, die leider wegen Corona und so weiter und so fort, was sich nicht so trifft. Und ich glaube, das ging einigen so und einige sind auch so richtig aufgeblüht und haben sich gefreut, die Leute zu sehen. Und ich glaube, das ist wichtig, um auch einen bestimmten Bezug zueinander zu haben, um Solidarität überhaupt leben zu können, wenn man wirklich in Kontakt ist und die Leute auch mal wieder trifft irgendwie. Vielleicht zu der zur Demonstration an sich. Also es hatte sich da auch ein kleiner anarchistischer Block gebildet. Es gab unterschiedliche Blöcke. Der vordere war ein bisschen mehr gemischt. Danach kam ein Zero-Covid-Block. Haben wir ja auch schon über die Kampagne Zero-Covid in unserer Sendung. Danach ein kleiner anarchistischer Block. Und danach die Linke, DKP und halt so die Gestalten, wie man sie halt so kennt. Die Redebeiträge waren eigentlich grundsätzlich durchgehend sehr gut, also thematisiert wurde, gerade auch die immer, also gerade in Krisenzeiten oder in der Pandemie, die Lage von FLTI-Personen, aber auch Kindern, die noch mehr durch den Druck und man muss halt zu Hause bleiben, häufiger Gewalt ausgesetzt sind. Aber auch, dass bestimmte Berufe, die jetzt gerade in der Pandemiezeit als systemrelevant bezeichnet werden, plötzlich, Pflegekräfte sind ja wichtig und wieso beschweren die sich irgendwie, dass sie so schlecht bezahlt werden und so weiter und so fort. Also ihr versteht, was ich meine, alle wurde thematisiert, was auf jeden Fall aus so einer Patriarchatskritik gesehen nochmal deutlich hervorzuheben ist, neben anderen auch als Männer gelesene Personen, die ja auch in der Pandemie jetzt nicht unbedingt, wenn sie arbeiten gehen müssen, die besten Voraussetzungen haben. Genau. Es wurde aber auch gerade als die Demo in die Südstadt kam, wurde besonders stark Gentrifizierung behandelt und bezahlbarer Wohnraum gefordert. Da haben mehrere kleine Aktionen stattgefunden. Es wurden Transpis und Plakate aktiv aus der Demo heraus verteilt und aufgehängt. Es gab eine kleine Transpi-Aktion in einer leerstehenden Etage, was für viel Beifall gesorgt hat. Leider kam es so ein bisschen zu Irritationen, weil an einem klar besetzten, zwar ranzigen Haus, man hätte es für ein leerstehendes Haus halten können, aber da wohnen Leute drin, so unter den schlimmsten Bedingungen irgendwie. Das wurde leider nicht thematisiert und komischerweise war dann irgendwie ein Plakat von da dran gehängt, Leerstand markieren oder Leerstand bespaßen irgendwie. Das hat so ein bisschen für Irritation gesorgt, weil oberhalb von dem Plakat haben Leute rausgeguckt und ja, keine Ahnung, jetzt nicht so dramatisch, aber ja. Genau. Aber im Endeffekt muss ich dann doch sagen, eine gelungene Aktion. Die Polizei hat sich natürlich mal wieder wegen einem Rauchtopf aufgeregt und kurz mal gestoppt. Aber das sind halt alles so Rituale. Ob das jetzt so notwendig ist oder nicht, da kann man drüber streiten. Bevor ich jetzt weiter ins Unendliche vor mich hin blubbere, möchte ich euch noch einen Redebeitrag, der auf der anarchistischen Kundgebung am Schlossplatz gehalten wurde. Also der wurde vorher aufgezeichnet von einer Genossin. Genau. Und dann würde ich euch so als nochmal tiefergehender inhaltlicher Beitrag abspielen. Im Frühjahr 2020 sahen sich viele LandwirtInnen am Rande ihrer Existenz. Der Grund war, dass durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Reise- und Kontaktbeschränkungen es zunächst unmöglich war, dass die dringend benötigten ErntehelferInnen aus Osteuropa einreisen und beschäftigt werden konnten. Es erklärten sich einige tausend Menschen dazu bereit, die LandwirtInnen zu unterstützen. Darunter unter anderem viele Studierende, deren Studium zunächst ebenfalls unterbrochen war. Doch diese Unterstützung war nicht gewünscht. Neben mangelnder Erfahrung bei der Arbeit auf dem Feld wurde vor allem die Bezahlung hoher Löhne genannt. Womit die Relevanz des Themas für den heutigen 1. Mai dargelegt ist. Das eigentliche Problem ist jedoch keinesfalls die Einforderung ordentlicher Löhne. Das Problem ist in erster Linie eine jahrelange Misswirtschaft, der die Ausbeutung osteuropäischer ErntehelferInnen zugrunde liegt und die den LandwirtInnen auf die Füße zu fallen schien. Statt dieses Problem anzupacken, schnelle Abhilfe zu schaffen, mit der die Möglichkeit, die Verhältnisse langfristig zu ändern, wurden abstruse Ideen zutage gefördert. Zur Diskussion wurde der zwangsweise Einsatz von Arbeitslosen oder Geflüchteten gestellt. Es bestand die Hoffnung, dass diese gesellschaftlichen Randgruppen, deren Lobby für gering eingeschätzt wird, sich weder in, vor allem jedoch nach der Krise keine Möglichkeit zur Einforderung der eigenen Interessen haben. So sollten beispielsweise nach Meinung der Bundesintegrationsbeauftragten die Arbeitsverbote für Geflüchtete lediglich für die Zeit der Krise aufgehoben werden. Über eine Anerkennung und den damit verbundenen Zugang zum Gesundheitssystem fiel überhaupt kein Wort. Bei all dem Hin und Her hat die Bundesregierung dennoch einen Weg gefunden, Abhilfe zu schaffen. Die Reisebeschränkungen für ErntehelferInnen wurden einfach aufgehoben und der Ausbeutungsstruktur auch während der Pandemie Tür und Tor geöffnet. Während der Infektionsschutz für allerlei Einschränkungen der Bevölkerung in erster Linie im Privaten herhält, wird dieser im Beruflichen oft mit Füßen getreten oder unterliegt keiner Kontrolle. So geschehen auch auf dem Erdbeer- und Spargelhof des Unternehmens Sabine und Klaus Ritter GbR in Bornheim bei Bonn. Dort legten am 15. März 2020 etwa die Hälfte der dort beschäftigten ErntehelferInnen ihre Arbeit nieder. Ein wilder Streik, zunächst ohne gewerkschaftliche Unterstützung. Auf dem Hof wurden weder die Hygienebestimmungen eingehalten, was für die meisten HelferInnen ein großes Problem darstellte. Sie sind nicht krankenversichert, müssen im Notfall also die Behandlungskosten selbst bezahlen. Untergebracht in einem Containercamp mit mehreren Personen pro Zimmer, dicht gedrängt, auf das Feld gefahren mit ausrangierten Linienbussen. Und dazu kam, dass das insolvente Unternehmen statt 2.000 Euro, mit denen sie die ErntehelferInnen nach Bornheim gelockt haben, lediglich 250 Euro bezahlen wollten. Und zu guter Letzt wollten sie die Menschen auf die Straße setzen. Die Ortsgruppe Bonn der syndikalistischen Gewerkschaft FAU solidarisierte sich mit den Streikenden. Zusammen wurde Hilfe durch Anwältinnen und durch Solidaritätsstrukturen finanzielle und politische Unterstützung organisiert. Mit mehreren Demonstrationen wurde politischer Druck aufgebaut. Es wurden Verhandlungen mit dem Unternehmen Sabine und Klaus Ritter GbR und deren Insolvenzverwalter Andreas Schulte-Beckhausen geführt, ebenso wie mit der Arbeitsministerin aus Rumänien, von wo die meisten der Streikenden angereist waren. Ein Teil der ausstehenden Löhne wurde inzwischen bezahlt. Der Rest soll nach aktuellem Stand eingeklagt werden. Die Zusage der rumänischen Arbeitsministerin und des Generalkonsulats, zumindest Mittel für die Heimreise zur Verfügung zu stellen, wurde gebrochen. Die Kosten konnten über Solidaritätsstrukturen finanziert werden. Teilweise konnten die ArbeitnehmerInnen in neue Jobs vermittelt werden. Zu dieser Zeit konnten sie durch die Organisierung vor Ort auf Unterstützungsnetzwerke von rechtlicher Beratung, GewerkschafterInnen und DolmetscherInnen zurückgreifen, die es ermöglichten, die Zustände der Arbeitsstätten zu prüfen und ordentliche Arbeitsverträge abzuschließen. Nach mehr als einem Jahr sind noch immer nicht alle Problematiken geklärt. Dieses Beispiel zeigt jedoch, was durch Solidaritätsarbeit möglich werden kann und nur dann, wenn verschiedene Punkte abgedeckt werden können. Rechtliche, Gewerkschaftliche, finanzielle und politische Unterstützung waren nötig. Und diese werden auch in anderen Fällen nötig sein, wenn sich ArbeitnehmerInnen selbst organisiert gegen ihre Ausbeutung wehren. Politisch stehen wir über ein Jahr später annähernd am selben Punkt. Erneut müssen die ErntehelferInnen teils mit Ausnahmegenehmigungen nach Deutschland gebracht werden. Die Bundesregierung hat die Zahl der Arbeitstage, an denen die ErntehelferInnen ohne Sozialversicherung beschäftigt werden dürfen, von 70 auf 102 Tage angehoben. Weiterhin ohne reguläre Krankenversicherung, denn eine Meldepflicht ist erst für das Jahr 2022 angekündigt. All dies in Zeiten, in denen die Bundespolitik schärfere Infektionsschutzgesetze installiert und sich über zu laxe Umgangsformen beschwert. Die Zeit der Beschäftigung von ErntehelferInnen ist in vollem Gange. Das sogenannte Deutsche Gold wird wieder von entrechteten ArbeitnehmerInnen aus dem Boden gestochen. Des Deutschen liebstes Gemüse landet günstig durch vielfältige Rechtsbrüche und Ausbeutung auf den Tellern der Republik. Wenn es um den Schutz von Menschen bei der Arbeit geht, ist auf den Staat kein Verlass. Wer Grundsätze der Gleichbehandlung zugunsten der Marktgesetze mit Füßen tritt und einen Markt organisiert, auf dem der Preisdruck zum Schaden der ProduzentInnen als Prinzip gilt und am Ende keine und keiner wirklich zufrieden ist, delegitimiert sich selbst. Durch die solidarische Unterstützung und den direkten Arbeitskampf ist es gelungen, das Leiden zu lindern. Der Kampf gegen die Ausbeutung von Mensch und Umwelt hat allerdings erst begonnen. Gegen die Zumutung der Lohnarbeit für eine Welt ohne die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Ja, das war jetzt wieder sehr viel Gebabbel. So, bevor wir weitermachen mit einem Beitrag der von dem Kollegen, der jetzt gerade in Urlaub ist, aber trotzdem Zeit gefunden hat, was zur Sendung beizutragen. Also er hat eine Audiodatei geschickt, also einen Beitrag, was passend zum Thema ist, auch die Rechte und das Thema Arbeit, also die politische Rechte. Und ja, wie vielleicht der eine oder die andere informierte ZuhörerInnen schon irgendwie mitbekommen hat, dass die Rechte ja das auch so ein bisschen als Strategie fährt, eigene Gewerkschaften aufmacht und probiert in der Arbeitnehmerinnenschaft genau für Zustimmung zu werben. Dabei ist anzumerken, dass es bei diesen Gewerkschaften häufig eher nicht so arbeitnehmerinnenfreundlich zugeht. Also und wenn, dann natürlich, wie man es von rechten Menschen erwarten kann, eher eine Ausgrenzungsideologie, also eine Spaltung der Arbeitnehmerinnenschaft in die guten deutschen ArbeiterInnen und die bösen ausländischen ArbeiterInnen, die uns die Jobs wegnehmen. Ja, also viele Leute werden das schon gehört haben, aber ich fange jetzt schon wieder an zu babbeln und deswegen schnell Musik und dann zu dem Beitrag. Ihr hört als nächstes Toxoplasma Schwarz-Rot-Braun, passend, wie angekündigt, zum gestrigen Feiertag, den 8. Mai. Hat dich in seiner Macht. Die alten Parolen, die alten Sprüche und die alte Herrlichkeit. Deutschland! Der Horror erwacht zu neuem Leben. Dann ist es bald wieder so weit. Schwarz, Rot, Braun sind die Farben deiner Fahne. Schwarz, Rot, Braun. Und du hast nichts dazu gelernt. Schwarz, Rot, Braun. Die Zeit läuft rückwärts statt nach vorne. Schwarz, Rot, Braun. Darum wirst du wieder untergehen. Deutschland, du tötest meine Träume und raubst mir meine Kraft. Dein Gift zerfrisst mir meinen Glauben. Noch hast du es nicht geschafft. Denn wo Recht zu

Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Wo hat sich denn ein Panzer den Frieden sichern? AKWs und Computer das Leben verbessern. Bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zum Fall! Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Block. Und zwar in diesem Block wird es um den wohl mit wohl geschichtlich wichtigsten Feiertag überhaupt gehen. Und zwar um den 8. Mai. Und der 8. Mai 1945, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat Nazi-Deutschland kapituliert. Somit war zumindest in Europa der Zweite Weltkrieg soweit zu Ende. Leider im Pazifik ging er noch ein bisschen weiter. Also sehr, sehr wichtiger Feiertag. Hört ihr ja an der Musik in dieser Sendung zum Teil auch, wie wir dazu stehen. Genau, und in diesem Blog wird es ein Beitrag von unserem ewigen Praktikanten gehen, also hat er zu Hause aufgezeichnet und hat mir zugesendet, dass ich ihn einbaue. Und zwar behandelt der Beitrag unter anderem Tag der Befreiung. Ja, wer wurde denn befreit? Vielleicht ein kleiner Spoiler. Die Deutschen wurden nicht befreit. Also, manche Deutsche vielleicht schon. Also, jüdische Deutsche, Sinti und Roma, Homosexuelle, Asoziale, Kommunistinnen, Anarchistinnen, also ja, die können auch einen deutschen Pass haben, die wurden befreit, der Großteil der Bevölkerung. Ja, ich komme wieder ins Babbeln, also seid gespannt. Außerdem gab es auch in Karlsruhe eine Kundgebung zum 8. Mai. Was ich gut fand, ist, dass die dass da zwei Thematiken verbunden wurde, und zwar dadurch, dass die Seebrücke da auch mitgemacht hat, wurde das Thema Rassismus und Antirassismus und Antifaschismus zusammen propagiert, und von dieser Kundgebung habe ich euch einen Redebeitrag aufgezeichnet, und zwar von der Brigitte von der IL. Genau. Allgemein wollte ich noch so als kleiner Schmankerl, Rederei sozusagen, möchte ich noch einen Gruß an die völkische nationalistische Linke, die sich leider auch in Karlsruhe so zu erkennen gibt, mal zu Grüße ausrichten. Wer über Deutschland halt's Maul oder Deutschland verrecke Antideutscher schreibt, sprayt. Man kann an der Farbe erkennen und an der Schrift, aus welcher Ecke das kommt, wenn man andere Graffitis irgendwie mal vergleicht. Also nur mal an euch. Antideutsche ist ein Schimpfwort aus dem in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Alle Pazifistinnen und Leute, die jetzt nicht so Hurra, Hurra, Krieg geschrien haben, das waren Antideutsche. Auch die Nazis haben ihre GegnerInnen mit dem Begriff Antideutsche diskreditiert. Also nur mal so. Ihr verwendet da auch irgendwie Nazi-Jargon. Man könnte jetzt zum Beispiel auch, ja, es gibt ja auch eine linke, angeblich linke Strömung, die Antideutschen. Ja, nur wenn man, ja, das kann man kritisch dazustehen, da gibt es auch unterschiedliche Strömungen und ich bin kein Freund von der Bahamas und irgendwelche Antideutschen, die den Irakkrieg oder ähnliche Kriege befürworten, also darum ging es nicht, aber es gibt auch noch die Antinationalen, die sind für euch auch die bösen Antideutschen. Und es tut mir leid, wenn man Antisemitismus und verkürzte Kapitalismuskritik irgendwie kritisiert. Ja, hört euch mal die Kritik an. Also vielleicht ist ja was dran. Also, keine Ahnung. Also ich verstehe es einfach nicht. Wenn ihr so völkisch und nationalistisch seid, dann nennt euch nicht Linke. Nur weil ihr rote Fahnen schwenkt und dann irgendwie irgendein Volk geil findet. Also nichts gegen nationale Befreiungsbewegungen. Also das kann ja sinnvoll sein. Aber von diesem Konzept Volk, Nation, solltet ihr mal runterkommen. Wer in Durlach sprüht, AfD ist gleich Volksverräter. Also bitte, spinnt ihr oder was? Ja, aber nur mal so weit. Ich reg mich schon wieder auf und fange an zu babbeln. Ich würde mal Musik spielen und dann hört ihr erst den Beitrag vom Praktikanten und dann den Redebeitrag von der Kundgebung. Kommen wir nun zu gestern, weil gestern war der 8. Mai und jeder, der nur ein bisschen im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß, dass am 8. Mai 1945, also gestern vor 76 Jahren, die deutsche Wehrmacht bedingungslos gegenüber den alliierten Streitkräften kapitulierte und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges ermöglichten. Ja, dementsprechend ein wichtiger Tag für Europa. Man muss dazu sagen, der Weltkrieg war dann beendet. Der Pazifikkrieg ging natürlich noch bis in den August hinein. Also war es noch nicht komplett Frieden auf der Welt. Aber in Europa war der Krieg beendet. Die Welt war vom Nationalsozialismus befreit. Der Nationalsozialismus war gescheitert. Europa blickte in ein Feld von Trümmern und es galt, irgendwie wieder von vorne anzufangen. Nur wo fing Mensch an? Ja, auf jeden Fall erstmal daran, vieles zu vergessen, vieles zu verdrängen. Und das ermöglichte es dann letztendlich, dass wir in eine Situation kommen, wo eine Aufarbeitung dessen, was die letzten 12 Jahre in Deutschland passiert war, nicht stattfinden konnte. Das lässt sich auch sehr deutlich an der Bedeutung dieses Tages, des 8. Mai, und auch die Bedeutung, die dort gerne hineingesprochen wird, festmachen. Und zwar habe ich da mehrere Thesen für mich, die ich jetzt gerne einfach mal in den Raum zur Diskussion stellen möchte. Und zwar zunächst einmal tue ich mich schwer, selber vom Tag der Befreiung zu sprechen. Also natürlich ist ein Tag der Befreiung. Europa wurde vom Nationalsozialismus befreit. Die Opfer des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland wurden von ihren Peinigern in Anführungsstrichen befreit. Aber wir Deutschen klingt komisch, aber ja, wir als Deutsche wurden natürlich nicht von den Nazis befreit, weil dies würde ja implizieren, dass die Nazis eine in Anführungsstrichen höhere Macht oder irgendein etwas Übles gewesen sein, das über uns gekommen ist. Und dem war schlichtweg nicht der Fall. Die Nationalsozialisten sind 1933 durch legitime Wahlen an die Macht gekommen und haben sich dann ganz langsam mit Zustimmung des Volkes absolute Herrschaft gesichert und aus der Weimarer Republik eine Diktatur geformt. Und das immer unter Applaus und vor allem auch unter den Augen der Bevölkerung. Dementsprechend jetzt von einer Befreiung zu sprechen, nachdem man 12 Jahre lang den Scheiß mitgemacht hat, ist irgendwie komisch. Nein, das geht so nicht. Das gilt nicht. Wir müssen ganz eindeutig da, wie so häufig, da appellieren, dass wir da eine gewisse Verantwortung tragen, dass wir eine Tätergeneration, also die Kinder einer Tätergeneration sind, dass es eine Menge Täter gibt, natürlich auch eine Menge Opfer des Krieges, aber eine Menge, die trotzdem gleichzeitig Täter dieses Regimes gewesen sind. Und die sind nicht befreit worden, die sind besiegt worden und haben kapituliert, aktiv. Das war nichts Passives, aus dem sie herausgekommen sind, sondern sie wurden aktiv besiegt und mussten, ja, und das, und so sollte der Tag auch benannt werden. Es war das Ende des Krieges, da können wir uns gerne drauf einigen. Es war das Ende des Faschismus in Europa, auch da können wir uns bedingt einigen. Weil zum einen Spanien, ja, das wäre jetzt noch was anderes, aber zumindest das Nationalsozialismus war es, in Deutschland war es das bedingt das Ende. Natürlich nicht ganz, weil die Aufarbeitung, wie ich es gerade schon gesagt habe, und da kommen wir eigentlich auch nahtlos in den zweiten Punkt gleich, nicht erfolgt ist. Wir haben es schmerzlich versäumt, an so vielen Enden zu reflektieren, was die letzten 12 Jahre in Deutschland passiert waren. Das zeigt sich ganz deutlich, dass an den Gerichten dieselben Richter, die vorher Recht und Unrecht für Nazis gesprochen haben, weiter über Recht und Unrecht entschieden haben, dass ehemalige hochrangige Wehrmachts- und stellenweise SS-Offiziere in der später gegründeten Bundeswehr diese mitgestaltet haben, dass die Geheimdienste von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern des Nazi-Regimes ja diese aufgebaut haben. Und nichts davon wurde reflektiert, nicht viel davon wurde reflektiert. Es wurde viel verdrängt, es wurde viel geleugnet. Wir waren im Urlaub. Und dementsprechend kommt es natürlich recht, dass dann vom Tag der Befreiung gesprochen wird. Wenn wir ihn denn überhaupt beachten müssen. Weil jetzt kommen wir zum Punkt 2. Wie sind wir mit dem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg und vor allem den Tag der in Anführungsstrichen Befreiung umgegangen? Das ist nämlich auch witzig, dass wir ihn eigentlich in den 50er und 60er Jahren ignoriert haben. Da war halt am 8. Mai, war auch was. Aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Erst 1970, als die Adenauer-Regierung von der SPD-gesteuerten Brandregierung, also von der brandgesteuerten SPD-Regierung, abgelöst wurde, wurde überhaupt das erste Mal erwogen, am 8. Mai Feierlichkeiten zum Ende des Krieges abzuhalten. Allein diese Tatsache zeigt schon deutlich, wie tiefgehend diese Ablehnung gegenüber diesem Tag und der Erinnerung aber steckte, zeigte sich aber noch mehr an der CDU-CSU-Opposition, die aktiv versuchten, diese Feierlichkeiten zu verhindern und dabei wirklich Aussagen gemacht haben, wie Niederlagen feiert man nicht und Schande und Schuld verdient keine Würdigung. Ein interessanter Aspekt, wie dort tatsächlich immer noch die bedingungslose Kapitulation aufgefasst wurde, dass damals nämlich noch nicht von dem Tag der Befreiung gesprochen wurde und die Wahrnehmung definitiv nicht gewesen ist, dass irgendwer befreit wurde, sondern es war in den Augen der damaligen zumindest Konservativen in Form CDU/CSU, es war eine Niederlage, es war definitiv Schande und Schuld. Es war nie, ja natürlich Schuld, ja, aber vor allem Schande. Und da denke ich nicht, dass damit Schande gemeint ist für die Verbrechen, die 12 Jahre verbracht wurden, sondern Schande, dass wir militärisch verloren haben als Deutsche. Und hier zeigt sich wieder sehr deutlich, wie immer noch die Wahrnehmung auf Deutschland war und natürlich auch ist, wie die Wahrnehmung auf den Krieg war und unter Umständen noch ist und dass immer noch nicht reflektiert wurde, welches Grauen im Zweiten Weltkrieg über die Welt gekommen ist, welches Grauen die Menschen sich gegenseitig angetan haben, welches Grauen vor allem Deutschland über die Welt gebracht hat, sondern es wird nur gesehen, dass wir militärisch verloren haben und dass dies eine Niederlage ist, die es nicht zu feiern gilt. Ja, nichtsdestotrotz, seit den 70er Jahren hat es sich dann langsam, wirklich sehr langsam weiter angebildet, eingebürgert, dass der 8. Mai Beachtung findet. Zum 75. Jahrestag gab es dann erstmalig wirklich die Bestrebung, es zu einem Feiertag zu machen. In den meisten Bundesländern war das einmalig am 8. Mai 2020. Ein, zwei Bundesländer, meine ich, haben es jetzt tatsächlich es auch dauerhaft zu einem Feiertag erklärt. Wir sind immer noch weit weg, die Bedeutung zu erkennen. Wir sind aber auch immer noch weit weg, die richtige Bedeutung in diesem Tag zu erkennen. Natürlich, ich als Anarchist feiere diesen Tag als Ende des Krieges, als Zusammenbruch des Nationalsozialismus, der natürlich als verfeindete Ideologie keine Daseinsberechtigung in der Welt hat und dementsprechend, Gott sei Dank, vernichtet wurde. Wobei er, wie ich es ja auch dargelegt habe, in den Köpfen leider nicht vernichtet wurde. Ja, nur seien wir uns bewusst, wir sind die Nachkommen mehrheitlicher Täter. Viele Opfer des Krieges waren gleichzeitig Täter des Regimes in Deutschland Und dies müssen wir uns immer vor Augen halten. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, ob wir ihn den Tag der Befreiung nennen möchten oder nicht das Ende des Krieges und somit die Niederlage des Faschismus, des Nationalsozialismus in Deutschland. Soweit ein paar lose Gedanken, die natürlich gerne jetzt diskutiert werden dürfen. Und ja, vielleicht erstmal ein Lied, um alles sacken zu lassen. Ja, eine sehr blatte, aber trotzdem schöne Parole. Kann ich nicht oft genug hören. Vielleicht auch noch was Anspruchsvolleres, wo ihr drüber nachdenken könnt. Wer Deutschland nicht liebt, hat Deutschland verstanden. Auch eine sehr schöne Parole. Die vorhin von mir kritisierten Menschen verstehen das nicht, aber egal. Genau, gehen wir weiter zum Redebeitrag von der IL gestern auf der Kundgebung zum 8. Mai. War ein Tag der Hoffnung. Die Hoffnung auf eine demokratische Gesellschaft, auf eine Gesellschaft ohne Militär. Die Nazimörder sollten aus den staatlichen Institutionen entfernt und für ihre Verbrechen bestraft werden. Die Häftlinge von Buchenwald fassten das Ziel der Befreiung zusammen. Zitiere: Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt, des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel und dem schließen wir uns an. Es wurde in den anderen Beiträgen schon viel darüber gesprochen, dass sich die Entnazifizierung nicht wirklich in der BRD feststellen ließ, sondern dass die alten Nazis weiterhin Politik und das Leben, das gesellschaftliche Leben bestimmten und bis heute auch mit ihrer Ideologie in allen politischen Bereichen Einfluss haben. Und einer dieser wesentlichen Punkte, um die wir uns natürlich immer noch auch heute kümmern müssen, das ist die Frage des tatsächlichen Rassismus, der immer noch in vielen Köpfen spukt. Rassismus hat ja eine sehr lange Geschichte, stellt sich immer wieder in unterschiedlichen Formen dar. Während der Kolonialzeit, da hieß das einfach, die Menschen des Südens, das sind gar keine Menschen. Sie wurden gar nicht als Menschen akzeptiert. Später, auch in der Zeit des Faschismus, wurde gesagt, es gibt Menschen in anderen Ländern der Welt, aber auch bei uns selbst, die eigentlich weniger wert sind als andere Menschen, die unwertes Leben sind. Und die neuen Nazis heute haben das nochmal ein bisschen geändert. Sie werden heute nicht mehr sagen, das sind keine Menschen, sondern heute heißt es, wir sind ja dafür, für die verschiedenen Nationalitäten und Ethnien, aber die sollen doch bitte bleiben dort, wo sie hingehören, dort, wo sie herkommen. Das ist der neue Sprech und das ist nichts anderes als die Fortführung des rassistischen Gedankenguts. Und deshalb heißt es für uns hier, klar und deutlich Nein zu sagen. Und fortgesetzt wird dies bei uns nicht nur im Alltagsleben, sondern natürlich auch von den Institutionen und da ist insbesondere auch die Polizei zu benennen. Einfach ein Beispiel. Letzten Montag morgens 9.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof in Karlsruhe. Vier Polizisten überprüfen nacheinander Menschen, die in den Bahnhof wollen oder vom Bahnhof rauskommen, die vermeintlich aufgrund ihres Aussehens nicht Deutsche sind oder in anderem Ausdruck einen Migrationshintergrund haben. Menschen werden nach ihren Ausweisen gefragt, werden abgetastet in der Öffentlichkeit, es wird in ihre Taschen gelangt. Meine Intervention, meine Nachfrage, was das denn sein soll, warum, wird mir gesagt, das sind verdachtsunabhängige Kontrollen. Wunderschön. Es sind genau diese verdachtsunabhängigen Kontrollen, gegen die wir uns verwahrt haben, als die neuen Polizeigesetze diskutiert worden sind. Weil diese verdachtsunabhängigen Kontrollen, wenn sie dann wirklich verdachtsunabhängig und gleichermaßen eingesetzt würden, würde ja zum Beispiel vor dem Bahnhof bedeuten, dass alle Menschen, die in den Bahnhof gehen und rausgehen, kontrolliert werden. Aber das ist nicht der Fall. Also muss es andere Kriterien geben, die die Polizei benutzt, um die, die kontrolliert worden sind, auszusuchen. Und Leute, das ist nichts anderes als Racial-Profiling, ist struktureller Rassismus. Vor allem für diejenigen, die diese Form von Rassismus jeden Tag erleben müssen, ist das ein traumatisierendes Erlebnis. Und wir kennen alle irgendwelche Freunde und Menschen, wir kennen sehr viele, die aus dem afrikanischen Kontinent sind, die dunkle Hautfarbe haben, die in der Zwischenzeit deutsche Staatsangehörige sind, also den berühmten deutschen Pass haben und trotzdem immer wieder erzählen, wenn sie auf dem Weg zum Beispiel von Karlsruhe nach Freiburg sind, werden sie regelmäßig im Zug kontrolliert. Nur sie. Der ganze Waggon, wenn er voll ist, im Moment sind natürlich weniger Leute unterwegs, wird nicht kontrolliert. Nur die Person mit schwarzer Hautfarbe. Nichts anderes als Racial Profiling. Und diese Form von strukturellem Rassismus, die bedingt auch immer wieder, dass andere meinen, dass so etwas doch irgendwo normal sei, beziehungsweise die Leute werden schon einen Anlass gegeben haben dazu. Aber nein, das haben sie nicht. Denn kontrolliert wird natürlich nach dem Motto, Fremde sollen nicht in die BRD ohne entsprechende Papiere kommen. Und wir sind an der Grenze, also soll verhindert werden, dass Menschen die Grenze überschreiten, die keine entsprechenden Papiere haben. Nein, wir sind dagegen. Die Grenzen müssen offen sein für jeden. Es muss internationale Bewegungsfreiheit herrschen. Der andere Punkt ist, dass es immer noch rumspukt, dass bestimmte Gruppen bestimmte Kriminalitätsmuster durchsetzen würden. Da ist dann in den Köpfen der Schwarzafrikaner, insbesondere aus Westafrika, das sind schwerpunktmäßig die Dealer oder die Leute, die aus dem Kosovo, aus Rumänien kommen, die Roma, das sind diejenigen, die besonders viel klauen, die Diebstähle machen und so weiter. Wir wissen alle, dass in der Statistik, in der Kriminalstatistik, das gar keinen festen Bezug hat. Und trotzdem hält sich diese Einschätzung offensichtlich in den Behörden, dann auch in der Presseberichterstattung und letztendlich auch in den Köpfen der Menschen. Aber nein, Rassismus muss raus aus den Köpfen. In diesem Zusammenhang fordern wir, dass die Geheimdienste aufgelöst werden, die immer noch in dieser Geschichte mitmischen, was Rassismus, Unterdrückung, rechtsradikale Position betrifft. Denn die Geheimdienste sind undemokratisch und faktisch unkontrolliert. Und wir fordern eine konsequente Aufklärung rassistischer Polizeigewalt

Bist du ja. da? Ja. Ich freue mich, dass das geklappt hatte und mir fällt jetzt erstmal keine weitere Fragen ein, außer ja, ich hoffe, es gibt demnächst eine Lesung. Wahrscheinlich, soweit es aussieht, vermutlich erstmal nur online. Na, wir machen, glaube ich, im Juni in Leipzig Open Air zumindest mal was. Ah, okay. Also gibt es da schon einen Termin für? Das ist noch nicht ganz, ist noch in Arbeit, aber. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Na klar. Genau, und wir quatschen auch mal, ob das vielleicht auch in Karlsruhe klappt mit dem Vorlesen, sei es digital ja, oder auch tatsächlich in real life sozusagen. Wäre ja schön, wenn sowas dann in absehbarer Zeit wieder geht. Wir hoffen es einfach mal. Genau. Dann bedanke ich mich hiermit und wünsche weiterhin viel Erfolg in der journalistischen Arbeit und genau, Arbeit wird nicht ausgehen. Na, ich befürchte es auch. Gut, dann dir erstmal schönen Abend und vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt wären wir durch mit dem eigentlichen Programm unserer Sendung. Wie immer ziemlich gepresst, ziemlich voll, aber hoffentlich informativ und spannend. Ihr habt dieses Mal auch wenn ich alleine die Sendung zusammengebaut habe, mal wieder alle unserer Redaktion gehört in den Beiträgen und darüber hinaus auch noch andere nette Menschen. Vielleicht zum Abschluss, falls ihr nächste Woche Zeit habt, gibt es da auch wichtige Kundgebungen, die ihr besuchen könnt, die ihr unterstützen könnt. Und zwar am 12. Mai ist Tag der Pflegenden und da wird es eine Kundgebung ab 17 Uhr auf dem Friedrichsplatz in Karlsruhe geben. Und zwar unter dem Motto Profite pflegen keine Menschen. Tag der Pflege. Genau, und dann geht es weiter. Am 15.05. gibt es eine Kundgebung ab 15 Uhr am Marktplatz in Karlsruhe. Okay, es gibt schon ab 14 Uhr Musik, aber um 15 Uhr geht die Kundgebung los. Und zwar für die Streichung des Paragraphs 218. Damit verabschiede ich mich und hoffe, ihr hört uns am 13. Juni wieder, wenn es wieder heißt Radio A im Querfunk 104,8 MHz oder unter querfunk.de. Bis bald.